Unsere tiefe Liebe hat keinen interessiert. Fest verschlossene Ohren, nichts wird diskutiert. Hintertreppen Tränen, die man noch nicht sah. Unser schlimmster Albtraum wurde wahr. Deine Eltern ziehen fort, meine bleiben da. Und sie denken, wir kommen damit klar. Nichts wird diskutiert.